Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Glaubensfragen. Was Menschen berührt. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen im ASG-Studio zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Glaubensfragen. Am Mikrofon begrüßt Sie Brigitte Krings. Heute möchten wir Ihnen eines der ältesten sozialen Angebote in kirchlicher Trägerschaft vorstellen, die Telefonseelsorge. Dabei handelt es sich um ein ökumenisches Angebot der katholischen und der evangelischen Kirche. Seit über 60 Jahren sind in Deutschland fast 8000 ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger rund um die Uhr für Menschen in Not erreichbar. Zu Wort kommen die Ehrenamtlichen selbst, aber auch Menschen, die das Angebot vor Ort tragen und organisieren, wie Pfarrer Ulf Steidel, der Leiter der Düsseldorfer Telefonseelsorge. Hören Sie außerdem einen Beitrag zu dem besonderen kirchlichen Festtag Mariä Himmelfahrt, ein Tag mit ganz besonderen Bräuchen. So I find a reason to shave my legs each single morning, so I count on summer Friday nights to take me dancing and then to church on Sundays to plant my dreams and someday think of kids or maybe just to save a little money. Heute stellen wir Ihnen eine ökumenische Einrichtung für Menschen in seelischer Not vor, die es bereits seit vielen Jahrzehnten gibt, die Telefonseelsorge. 2016 feierte diese Einrichtung, die in ganz Deutschland vertreten ist, ihr 60-jähriges Jubiläum. Bereits Anfang der 50er Jahre gab es etwas Vergleichbares bereits in England. Das hatte damals damit zu tun, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als direkte oder indirekte Kriegsfolge viele Menschen unter seelischem Druck und schwerwiegenden Depressionen litten. Es gab zu dieser Zeit auch in Deutschland sehr viele Menschen, die in der Selbsttötung den letzten Ausweg sahen. Besonders groß war das Problem im geteilten und zerrissenen Berlin. Und so kam es dazu, dass der engagierte Arzt und Psychotherapeut Dr. Klaus Thomas zunächst mit Unterstützung der evangelischen Kirche den ersten Dienst dieser Art in Deutschland gründete. Damals hieß das Angebot noch Lebensmüdenberatung. Bald wurde das Projekt auch von der katholischen Kirche unterstützt und in Telefonseelsorge umbenannt. Die 84-jährige Maria, die in Düsseldorf seit dem Jahr 2000 für die Telefonseelsorge arbeitet, ist die dienstälteste Telefonseelsorgerin Deutschlands. Sie war bereits in der Gründungszeit in Berlin dabei und war von 1957 bis 1959 dort tätig. Maria erinnert sich an diese Zeit. In Ostberlin hatte ganz wenig Telefone und da es noch keine Mauer gab, kamen die eben tatsächlich wirklich vorbei in diese zwei Zimmerchen und holten sich da ihren Rat ab. Die wussten also, wo die Stelle ist, ne? Maria schildert ihre damalige Motivation zu dieser Arbeit. Für mich als Bild dann damals so den Hörer als Handreichung betrachtete. Das kann jeder selber, wenn man kriecht manchmal in höhere Reihen, wenn man mit jemandem telefoniert oder man schafft Abstand. Maria beschreibt, dass damals die Themen häufig... Ja, also eben sehr viel mehr politisch als heute. Ich hatte Dienst am 9-11-Tag, kein einziger Anruf dazu. Damals wirklich sehr politisch geprägt. Maria erklärt, welche Themen die Menschen heute bewegen. Beziehungsprobleme aller Art, ob nun Schwiegermutter, Schwiegersohn oder gesamte Familie, Kinder wollen von Eltern nichts mehr wissen und. Oder natürlich Eheprobleme, verlassen worden und so weiter. Was natürlich heute dazu kommt, sind Fragen nach Arbeitslosigkeit, Jobcenter. Bei uns sind Sie sicher, irgendwer kommt, selbst wenn ich eine Viertelstunde hintereinander anrufe. Also es ist eben jemand immer da. Where I wanna be, in a place I can call mine. places I have been, walk the desert, swim the shore. Many faces I have known, many ways in which I've grown, moving closer on my own. Seit über 60 Jahren gibt es die Telefonseelsorge in Deutschland. Dabei handelt es sich um ein Hilfs- und Beratungsangebot für Menschen in seelischen Notlagen. Möglich ist diese ökumenische Einrichtung auf Dauer nur durch mehrere tausend Ehrenamtliche, die durch eine gründliche Ausbildung über 2 Jahre auf ihren anspruchsvollen Dienst vorbereitet werden. Eine ehrenamtliche Telefonseelsorgerin beschreibt, warum so viele Menschen die Telefonseelsorge anrufen. Eines der wichtigsten Probleme ist die Einsamkeit. Wir stellen immer wieder fest in den Telefonaten, die Menschen sind allein. Und es kommt häufig vor, dass nachmittags jemand anruft und sagt, Sie sind der erste Mensch, mit dem ich spreche. Oder im Einstieg des Gespräches sagen die Anrufer, kann ich mit Ihnen reden? Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Also die Einsamkeit ist eines der wichtigsten Probleme. Durch den geschützten Raum des anonymen Anrufes besteht für die ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger die Gefahr, dass das Angebot durch nicht ernsthaft gemeinte Anrufe missbraucht wird. Für tatsächlich hilfesuchende Menschen gibt es durch die Anonymität Gelegenheit zu wirklich vertrauensvollen Gesprächen. Dazu meint Jutta Müller, die ehrenamtlich in der Düsseldorfer Telefonseelsorge arbeitet. Das ist bis heute für mich ein ungemeiner Reiz, Kontakt, Bindung aufzubauen, ohne das Gegenüber zu sehen. Das ist eine ganz eigene Art der Kommunikation und des intensiven Austausches bis hin zum Aufbauen von wirklich tiefer Nähe. Jutta Müller hat dabei festgestellt, dass ich anders zuhöre, dass ich, wenn ich irgendwo bin, dass ich Menschen auch im Alltäglichen zuhöre und versuche, das auch beizubehalten und umgekehrt mitbekomme, wie wenig wirklich zugehört wird. Und das prägt natürlich schon das Zusammensein mit Menschen. Manchmal kommt es dabei auch zu ganz besonderen Momenten, zu Gesprächen, die man nicht vergisst. Jutta Müller beschreibt eine solche Erfahrung. Das Gespräch mit einer Anruferin, wo wir wirklich das Gefühl hatten, wir sind ganz dicht beieinander und gehen wirklich ein Stück Leben zusammen. Und ich finde, Gespräche, die ich nach langer Zeit immer noch so gut im Ohr habe, die haben mich sehr berührt und bewegt. Sonst hätte ich die nicht noch so präsent. Und an das erinnere ich mich doch spontan, weil das wirklich so nah war. Das war wirklich berührend schön. Die Telefonseelsorge steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen, egal ob man einer Religionsgemeinschaft angehört oder nicht. Das Angebot ist kostenfrei und aufgrund des ehrenamtlichen Dienstes vieler Freiwilliger rund um die Uhr verfügbar. Die zentrale Nummer der Telefonseelsorge lautet 0800 111 0111. I've been letting you down. Girl, I know I've been such a fool, giving in to temptation. I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone of us. Anyone you think of. Anyone can fall. Anyone can hurt someone. I can't. all to myself, since I offered to walk her home. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to any one of us. Can happen to that sometimes wanes. Without you, life has no meaning or rhyme, like notes to a song out of time. How can I repay you for having faith in me? Seit über 60 Jahren gibt es die Telefonseelsorge in Deutschland. Das ist ein Gesprächs- und Beratungsangebot der beiden christlichen Kirchen in Deutschland, das überwiegend von Ehrenamtlichen getragen wird. Pfarrer Ulf Steidel ist der Leiter der ökumenischen Telefonseelsorge in Düsseldorf. Er erläutert, was die Telefonseelsorge ist. Ein Seelsorgeangebot, das vorwiegend immer noch via Telefon agiert. Rund um die Uhr sind hier gesprächsgeschulte und bereite Menschen erreichbar zu all den Themen, die die menschliche Seele so bewegen kann. Es ist erstaunlich, dass auch im digitalen Zeitalter die Telefonseelsorge an Beliebtheit nichts eingebüßt hat. Denn die Anrufszahlen sind in den letzten Jahren konstant geblieben und zum Teil sogar gestiegen. Pfarrer Steidel erläutert, warum das aus seiner Sicht so ist. Da begegnen sich zwei Stimmen und Stimmungen. Und ich glaube, bei all den anderen Formen zu kommunizieren heutzutage, ist das einfach ein Ort, der nach wie vor seine Attraktivität und seinen Charme hat, weil hier etwas in Echtzeit passiert und eine Verbindung und eine Begegnung möglich ist. Auch Ruth Belzner, Vorsitzende der Evangelischen Konferenz für Telefonseelsorge, sieht keine Konkurrenz zwischen digitalen Medien und dem Telefon. Naja, das ist so ähnlich, als würde man fragen, das Benutzen der eigenen Füße, ist das noch zeitgemäß in Zeiten von Auto und Zug und Flugzeug und so weiter? Insofern wird das Sprechen, direkte Sprechen und Hören nie unzeitgemäß sein. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass auch das in den Zeiten von wer weiß was für Medien es noch geben wird, seinen Wert behalten wird. Das zeigt ja auch die Tatsache, dass unsere Anrufzahlen nicht weniger geworden sind, seit wir auch ins Internet gegangen sind, sondern parallel dazu gestiegen sind. Dabei geht es bei der Telefonseelsorge absolut nicht darum, Menschen mit einigen frommen Sprüchen zu vertrösten oder gar zu missionieren, wie der katholische Bischof Franz Josef Bode betont. Es geht eher darum, ihnen neue Perspektiven zu zeigen, zu sagen, dass sie doch wertvoll sind, dass sie gebraucht werden, dass sie spüren, ich kann doch noch einen Schritt nach vorne tun, also in diesem etwas tieferen Sinn. Das Angebot der Telefonseelsorge ist kostenfrei. Es steht jedem zur Verfügung, völlig unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Für die Zukunft wünscht sich der Aachener Leiter der Telefonseelsorge Frank Ertel. Ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, dass dieser Dienst, den wir tun, unsere Arbeit, nicht unter die Kostenräder kommt. Weil das halte ich immer für eine große Gefahr, weil wir eben eins der ganz, ganz wenigen Angebote sind, wo sich die Kostenfrage jedenfalls im Einzelfall nicht erst stellt. Bei uns darf man anrufen ohne Kostenklärung vorab. Der Düsseldorfer Leiter der Telefonseelsorge, Pfarrer Ulf Steidl, sieht die künftige Herausforderungen der Telefonseelsorge besonders darin, hier im Ehrenamt eine weiterhin gemischte Gruppe vorzuhalten. Vom Alter her von Anfang Mitte 20 bis 80 und teilweise sogar darüber hinaus. Berufstätig, nicht berufstätig. Also wirklich da eine gute Mischung an Menschen hier zu haben mit unterschiedlichen Ideen vom Leben. Und wir werden gucken müssen, wo gibt es auch weiterhin Geld für diese Arbeit, die wir ja an der Gesamtgesellschaft auch tun. Anrufe bei der Telefonseelsorge sind kostenfrei unter der Nummer 0800 111 0111. Such a bad thing, standing there all alone, looking so good to me, baby, can't do no wrong, hey babe, put your arms around me, set my world on baby, honey, that's no lie. Yeah. You put that spell on me. I'll tell you, honey, you know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny. Motown lover, Motown lover, girl of my dreams, oh, hey. Girl of my dreams, when you laugh, when you cry, girl, that look in your eyes, you're my everything, oh baby, oh baby, ooh, you put that spell on me, I'll tell you baby, you know you set me. To my baby, it's you I desire. Hey, hey, what I'm saying is do it to me one more time. I'll give you one more chance, this heart of mine. Do it to me one more time, baby. Can't get enough of your love. Enough of your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling. Each time you say goodbye, stand up for your love. Got this feeling deep inside me. There ain't nothing I can hide, baby. I just love the way you love me. Do it to me one more time. Oh, baby, one more time. Can't you see, girl, that I need you? All I wanna do is please you. Even though it's hard to love you, do it to me one more time. Oh, yeah, one more time. When you move, girl, you tease me. You make love. Such a nice boy, the quiet one with good intentions. He was down for his brother, respectful to his mother. A good boy, but good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool, reading books about science and smart stuff. It's not enough, no, 'cause smart don't make. His father's not in a broken fuse. As he walked through that classroom door, he's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that meant Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. A life was stole. Crying to the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been there when it maybe cold as far, he might've stayed at home playing angry chords on his guitar. Show. Been a movie star. Could've been a movie star. Oh, never got the chance to. Im August zeigt sich die Natur in der ganzen Pracht des Spätsommers. Das Getreide und viele Früchte werden jetzt reif. Spätsommerliche Blumen wie Gladiolen und Sonnenblumen zeigen sich in voller Pracht. Schon unsere keltischen und germanischen Vorfahren feierten zu Beginn der Erntezeit ein Fest. Auch in der katholischen Kirche gibt es ein Fest, in dem die Blumen und Kräuter eine wichtige Rolle spielen. Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August, das in Bayern und im Saarland sogar ein gesetzlicher Feiertag ist. In Deutschland ist das Hochfest vor allem in Süddeutschland mit zahlreichen Bräuchen verbunden. Einer davon ist der alte Brauch der Kräuterweihe. Über den Tod Marias gibt es viele verschiedene Legenden. Eine ist, dass man nach ihrem Tod das Grab öffnete und dort nicht mehr ihren Körper, dafür aber viele prachtvolle und wohlriechende Blumen fand. Deswegen wird Maria in der katholischen Kirche auch zumeist als Lilie der Täler und Blume des Feldes verehrt. Ein weiterer Grund, warum das Hochfest Maria Himmelfahrt und die Kräuterweihe zusammen begangen wird, ist, dass in dieser Jahreszeit die wichtigste Kräutersammelzeit beginnt. Jetzt hat das Getreide seine Reife erlangt und die Kräuter besitzen die größte Kraft. Ob Salbei, Baldrian oder Kamille, Heilkräuter helfen gegen Schlaflosigkeit, Verspannung oder Krankheiten. Man kann sie sogar essen. Am 15. August werden Sträuße aus gebundenen Blumen und Heilkräutern mit in die Kirche genommen und gesegnet. Zu Hause hängt man die Sträuße zum Trocknen auf und nutzt sie als Heilkräuter für Mensch und Tier. Ein Teil wird auch unter die Frühlingssaat gemischt. Sie sollen vor Krankheiten bewahren und Segen bringen. Der gebürtige Düsseldorfer Brauchtumsforscher Professor Dr. Manfred Becker-Huberti erklärt den tieferen Sinn hinter diesen Bräuchen. An diesem Fest wird ein Blumenstrauß gebunden aus 7, aus 9, aus 12, aus 15, bis zu 99 verschiedenen Blumen. Und den nimmt man mit in die Kirche und der wird gesegnet. Und weil dieser gesegnete Strauß zu Hause so aufgehangen wird, dass er trocknen kann, erhält er sich und er hat den Segen mit in das Haus gebracht. Aber der Blumenstrauß an sich ist eine Erinnerung daran, dass es die Möglichkeit gibt, Gott nahe zu kommen. Das Hochfest Maria Himmelfahrt hat seinen Ursprung in der Ostkirche, wo es im Jahr 431 eingeführt wurde. In der römisch-katholischen Kirche wird die in der Bibel nicht beschriebene Aufnahme Mariens in den Himmel seit dem 7. Jahrhundert gefeiert. In Deutschland wurde Maria Himmelfahrt 813 eingeführt. Professor Becker-Huberti erläutert die religiöse Bedeutung dieses Festes. Maria Himmelfahrt bedeutet, die Mutter Jesu war Gott so viel wert, dass er sie ganz, nämlich auch in ihrer körperlichen Form nach ihrem Tod zu sich aufgenommen hat. Die Aufnahme mit Leib und Seele in den Himmel ist ein starkes religiöses Bild, das der Kölner Dompropst Prälat Gerd Bachner erläutert. Mit Leib und Seele, also mit ihrem ganzen Menschsein, wird sie von Gott angenommen und aufgenommen. Wenn wir sagen, mit Leib und Seele, dann drücken wir damit aus, dass Maria mit allem, was ihr Leben ausgemacht hat, mit dem Begrenzenden und mit dem Hoffenden, im Himmel ist. Have you ever been? You could touch the moonlight when your heart is shooting stars. You're holding heaven in your arms. Have you ever been so in love? Have you ever walked on air? Ever felt like you were? Good. Have you ever been so in love? Have you ever been in love? You could touch the moon. Have you ever said a prayer? And found that it was I, so. Oh, my hope has been restored, and I am looking anymore. Have you ever been so in love? Have you? Some place that you wouldn't leave it. were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Ja, das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Krings. I saw you.